Überall sagt man gute Wünsche vor dem Trinken. In München, der Stadt des Bieres, ist das zum Beispiel Prost zusammen. Und man hört im bei Touristinnen und Touristen populären Hofbräuhaus eins, zwei, Xuffa. Und jetzt sagen wir eins, zwei, Glernt. Wiederholen Sie diese Wörter nach dem Signal. Sogar. Sogar die Touristen sehen glücklich aus, denn oft lachen sie nicht. Das Sogar zeigt hier deutlich, wow, so etwas gibt es nicht oft. Brezen und Oberster. Eine Brezel heißt im Süden auch Breze oder Brezen. Das Münchner Traditionsgericht zusammen mit einer Mischung aus mehreren Käsesorten heißt Brezen und Oberster. Die Maß. Ein Liter Bier in einem großen, schweren Glas. Das ist eine Maß. Prost! Sich festgefahren fühlen. Hat Ihr Leben ein stabiles Plateau erreicht? Ist auch das Schöne im Alltag Ihrer Meinung nach nur Monotonie? Dann können Sie sagen, ich fühle mich festgefahren. Die Einstellung. Mit einer positiven Einstellung sehen Sie die Dinge im Leben optimistisch. Das sagst du so leicht. Benutzt Ihr Freund in der Diskussion einfache Argumente, die aus seiner Perspektive logisch aussehen, aber nicht für alle funktionieren? Dann sagen Sie ihm, ha, das sagst du so leicht. Jill, Marco und Ozan wohnen zusammen in München. Eine Stadt, die dafür bekannt ist, dass die Lebensqualität dort so hoch ist. Warum aber ist Marco unglücklich? So, Prost zusammen. Auf einen perfekten Münchner Sonntag. Eins, zwei, Xuffa. Ja, Prost. Das Wetter ist heute ja wirklich wunderbar. Sogar die Touristen sehen glücklich aus. Habe ich recht, Marco? Komm schon, Marco, was ist los? Du ignorierst ja sogar deine Brezen und den Obersten. Du bist doch der, der mit dieser schönen Sonntagstradition angefangen hat. Ich weiß auch nicht. Es ist alles immer das Gleiche, oder nicht? Jeden Sonntag sitzen wir hier, trinken unsere Maß, essen unsere Brezen. Ganz genau. Tradition. Aber ist das dann wirklich alles? Wollt ihr nicht mehr? München ist so, naja, nur München. Wow, Marco, wo kommt das denn jetzt her? Schon vergessen? Wir leben hier in einer der besten Städte der Welt. Tolle Joboptionen, perfekte Infrastruktur. Und sieh doch mal, das hier ist ein Idyll. Genau das ist es doch. Auf dem Papier ist alles perfekt. München gewinnt fast jede Statistik. Aber das Leben ist doch mehr als eine Summe von Parametern. Ich fühle mich in letzter Zeit so festgefahren. Glück, lieber Marco, kommt von genau hier drinnen. Mit der richtigen Einstellung kannst du überall glücklich sein. Und mit der falschen Einstellung kannst du überall unglücklich sein. München ist nicht das Problem. Aha, also bin ich das Problem. Ha, das sagst du so leicht. Ach, Marco, weißt du, was ich glaube? Du machst auch wirklich nicht das Beste daraus. München hat so viel mehr. Ich schlage vor, wir beide machen morgen mal eine richtig schöne Tour durch die Stadt und sehen mal was Neues, okay? Na gut, aber ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Keine Sorge, Marco, das wird super.